als Volksfront und Nationale gegeneinander antraten, beide zur offenen Revolte entschlossen, wenn die andere Seite siegen sollte. Aber die Parteien, die diesmal vor die Wähler traten, hatten kaum noch etwas mit den Kräften zu tun, die sich damals zum Bürgerkrieg rüsteten. Jetzt erst zeigte sich, wie tief sich Spanien geändert hatte. Den schmerzhaftesten Wandlungsprozess hatte die Linke durchgemacht. In der Sozialistischen Partei brach schon gleich nach dem Ende des Bürgerkrieges in der Emigration ein erbitterter Streit über die Gründe der Niederlage aus. Eine Mehrheit unter Führung des ehemaligen Verteidigungsministers Prieto beschuldigte Juan Negrín, die Republik an die Kommunisten ausgeliefert zu haben. Negrín wiederum klagte seine Gegner an, den Widerstandswillen durch Defätismus sabotiert zu haben. Der unfruchtbare Streit wurde bald durch den Zusammenbruch Frankreichs unterbrochen. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen wurden die Flüchtlinge abermals zu Gejagten. Der einstige Präsident der katalanischen Regierung, Luis Companys, wurde mit zahllosen anderen Emigranten von der Vichy-Regierung an Franco ausgeliefert und erschossen. Etwa 70.000 Spanier wurden in deutsche Konzentrationslager verschleppt, darunter Largo Caballero, einst Ministerpräsident der Republik. Bei Kriegsende wurde er mit einigen tausend überlebenden Spaniern von den alliierten Truppen befreit. Bald darauf starb er in Paris. Auch Ex-Präsident Azaña und Ministerpräsident Negrín wurden in Paris begraben. Prieto fand wie tausende anderer Republikaner eine neue Heimat in Mexiko. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich die Exilregierung der Sozialistischen Partei und der UGT in Toulouse nieder. Doch sie verlor mehr und mehr den Kontakt zur spanischen Realität und führte bald nur noch ein Schattendasein. Die Wiedergeburt der alten PCOE fand in der Heimat statt. In den 60er Jahren begannen einige junge Sozialisten in Sevilla, die Partei in der Illegalität wieder aufzubauen, gegen den eifersüchtigen Widerstand der Exilleitung. Ihr Sprecher und späterer erster Vorsitzender wurde der junge andalusische Rechtsanwalt Felipe González. Er orientierte sich am undogmatischen Sozialismus der westeuropäischen Schwesterparteien, vor allem der Schweden und der Deutschen. Sein Mentor war Willy Brandt. Den Kommunisten stand die junge PSOE skeptisch gegenüber. Von Volksfront war nicht mehr die Rede. Die traumatische Erfahrung des Bürgerkrieges, als die Sozialistische Partei von den Kommunisten zu einem Instrument der Komintern degradiert wurde, hatte sich von den Großvätern auf die Enkel übertragen. Doch auch die Kommunistische Partei Spaniens war nicht mehr die gleiche. Sie musste sich von Moskau verraten und verkauft fühlen, als Stalin 5 Monate nach Ende des Bürgerkrieges den Pakt mit Hitler schloss. Keiner anderen kommunistischen Partei außer der Deutschen wurde dieses Maß an Selbstverleugnung auferlegt. Während Francos Mordkommandos auf die überlebenden Genossen Jagd machten, wurde in Moskau zu Ehren des deutschen Außenministers Ribbentrop das Horst-Wessel-Lied gespielt. Es war für viele spanische Kommunisten die bitterste Stunde ihres Lebens. Tausende von Genossen hatten in der Sowjetunion Zuflucht gefunden. Doch sie durften nicht wagen, ihrem Groll Luft zu machen. Wer es dennoch tat, geriet in die Mühlen der NKWD. Das prominenteste Opfer wurde El Campesino, Valentin Gómez, Divisionskommandeur und legendärer Haudegen der republikanischen Armee. Er wurde in die Strafkolonie Vorkuta deportiert und entkam später in einer abenteuerlichen Flucht quer durch Russland nach Persien. Auch in den osteuropäischen Volksdemokratien gerieten die einstigen Spanienkämpfer bald ins Zwielicht. Nach dem Abfall Titos lief eine neue Säuberungswelle in den Bruderparteien an. Ihr Auftakt war die Hinrichtung des ungarischen Außenministers und angeblichen Titoisten Laszlo Rajk, der in Spanien als Kommissar des ungarischen Bataillons gedient hatte. Plötzlich galten alle ehemaligen Interbrigadisten pauschal als unzuverlässige Elemente. Es war nicht mehr ratsam, in Spanien dabei gewesen zu sein. Jeder lief Gefahr, nachträglich für die Niederlage verantwortlich gemacht zu werden. Der Begriff der Demoralisierten wurde zum diffamierenden Schlagwort in der stalinistischen Presse. Zahllose Spanienkämpfer, die in Partei- und Staatsstellungen aufgerückt waren, verschwanden für immer in der Versenkung. In der CSSR erließ das Innenministerium eine interne Verfügung, alle einstigen Interbrigadisten aus dem Staatssicherheitsdienst und der Armee zu entfernen. Der prominenteste Spanienkämpfer der DDR, Staatssicherheitsminister Wilhelm Zeisser, als General Gomez, Kommandeur der 13. Brigade, wurde nach dem 17. Juni 1953 gestürzt. An der Kommunistischen Partei Spaniens konnten diese Erfahrungen nicht spurlos vorübergehen. Ihr Generalsekretär Santiago Carrillo, der nicht in Moskau, sondern in Paris residierte, begann sich allmählich aus der Umarmung des großen Bruders zu lösen. Dafür gab es auch taktische Gründe. Wenn die Partei in Spanien jemals wieder Fuß fassen wollte, dann musste sie sich von dem Odium befreien, eine willenlose Agentur der Sowjetunion zu sein. Nach dem Einmarsch der Sowjets in Prag wurde Carrillo deutlich: Wenn wir an der Macht wären und Truppen eines sozialistischen Landes unsere Grenzen überschritten, schrieb er damals, würde ich nicht zögern, die Armee zu mobilisieren. Er begann das Konzept des Eurokommunismus zu entwickeln, das er bald darauf, entschiedener noch als der italienische KP-Führer Berlinger, öffentlich propagierte. Anerkennung des pluralistischen Systems, völlige Unabhängigkeit von Moskau, Garantie der bürgerlichen Freiheiten in einer sozialistischen Gesellschaft. Die Generation von Marxisten, die die schmerzliche Erfahrung des Faschismus gemacht hat und die stalinische Entartung kennengelernt hat, bewertet den Begriff der Demokratie anders. Nicht als Gegensatz zum Sozialismus und Kommunismus, sondern als Weg dorthin und als grundlegender Bestandteil derselben, schrieb Carrillo in seinem Buch Eurokommunismus und Staat. Als ihm schließlich die Rückkehr nach Spanien erlaubt wurde, schwor Carrillo die Genossen auf die Linie ein. Kein Wort gegen den König, kein Wort von Revolution, keine republikanischen Fahnen. Er konnte nicht verhindern, dass die greise Passionaria Dolores Ibarruri, die Ehrenpräsidentin der Partei, aus dem Moskauer Exil nach Madrid zurückkehrte, doch er nahm die alte Stalinistin so fest an die Kandare, dass das neue Profil der Partei nicht ernsthaft Schaden nahm. Dennoch stellte die Wiederzulassung der Kommunistischen Partei und die Rückkehr ihrer Führung die erste große Zerreißprobe für den Prozess der Demokratisierung in Spanien dar. Die Namen der Passionaria und Santiago Carrillos weckten mehr als alle anderen die Erinnerungen des Bürgerkrieges. Sprachlos und verwirrt stand die große Masse der Spanier vor der wiederzugelassenen PCE, Partido Comunista Española, die mit einer perfekten Organisation aus dem Untergrund auftauchte und mühelos die großen Fußballstadien und Stierkampfarenen mit ihren Anhängern füllte. Wo es gestern noch verboten war, die Schriften von Karl Marx zu verbreiten, sangen jetzt Zehntausende unter einem Wald roter Fahnen die Internationale. Obwohl Franco noch keine 2 Jahre tot war, schien er bereits eine ferne Legende zu sein. Nichts bewies die Hohlheit des mit ihm dahingesunkenen Systems mehr als das Tempo und die Disziplin, mit der sich Spanien auf ein offenes Gesellschaftssystem zubewegte. Das Ergebnis der ersten Wahlen nach Franco im Juni 1977 zog den Schlussstrich unter die lange Nacht der Diktatur. Die Alianza Popular, in der sich die Franco-Anhänger zusammengeschlossen hatten und die von ehemaligen Ministern des Regimes angeführt wurde, erhielt nur noch 8,5% der Stimmen und sank 2 Jahre später auf 5%. Auch die Kommunisten blieben mit knapp 10% weit hinter ihren Erwartungen zurück. Die wiedererstarkende sozialistische Partei PSOE unter Felipe González dagegen wurde mit fast 30% der Stimmen stärkste Kraft der Linken. Als Sieger ging jedoch Adolfo Suárez mit seiner neu gegründeten Demokratischen Zentrumsunion, UDC, aus den Wahlen hervor. Es war die Partei des neuen Mittelstands, die Partei des unpolitischen und modernen Spaniens, konservativ bis liberal, erneuerungsfreudig, aber nicht revolutionär, überdrüssig aller Ideologien, der Linken wie der Rechten. Bezeichnenderweise konnte sich keine der christlich-demokratisch firmierenden Gruppen durchsetzen, obwohl sie von der deutschen CDU und der italienischen DC massiv unterstützt wurden. Das Wort christlich als politisches Programm war in Spanien durch Francos Kreuzzug kompromittiert. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 59. Teil. Eine Niemandsland-Produktion 2017. Ich empfehle wie immer das Buch von Heinrich Jennecke, Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Erschienen im Verlag Gruner und Jahr 1980 in Hamburg. Musik.

Ja, es ist Winter hier in der Stadt. Noch wenige Tage, dann beginnt auch offiziell der Winter. Die Nächte sind schon sehr kalt. Aber heute, an diesem wunderschönen Samstagvormittag, herrscht wieder eitel Sonnenschein über der Stadt, ein strahlend blauer Himmel. Und es ist nicht mehr ganz so bitterkalt, obwohl ein eisiger Wind von den Hügeln über der Stadt hinweg fegt. Sie hören Niemandsland, Sie hören Kontrabanda FM 91.4. Ein freies Radio, kommerzfrei und selbstfinanziert. Muss kein Schimmer, kaum hast du ein Osterhasen vom Zimmer, schon weht es Glühweinfahnen her. Marzipan passt nicht zum September, Marzipan schmeckt erst im Dezember, dann legt man es in Hüftgold an. Das ist erst dran, wenn man wichteln kann. Erst dran steht Schneeschippen an, das nascht man mit Heizung an. Schon im September stapeln sich hier die Weihnachtskalender. An der Kasse, da kaufen die Kinder ungehemmt schon ihr Sparschwein leer. Hinter den Türchen lauern überall Schokofigürchen. All die Geld aus der Tasche zieht Tierchen, stellt die Marzipan-Mafia her. Marzipan passt nicht zum September, Marzipan schmeckt erst im Dezember, dann legt man es in Hüftgold an. Badi-adi-adi-o, badi-adi-adi-o, dann legt man es in Hüftgold an. Badi-adi-adi-o, badi-adi-adi-o, dann legt man es in Hüftgold an. Weihnachten. Ja, ich hatte gesagt, die letzten Tage ist es sehr, sehr, sehr kalt gewesen, besonders nachts. Und man sieht hier in den Straßen dieser großen Stadt überall, in bestimmten Einkaufspassagen, in den Eingängen von Banken, aber auch in Hauseingängen, so Bündel herumliegen. Und wenn man näher hinguckt, sind das Menschen. Die haben sich da zusammengekauert unter Decken auf Pappkartons und versuchen zu überwintern und zu übernachten. Das sind die Obdachlosen. Mehrere tausend gibt es hier in der Stadt. Eine offizielle Statistik hat das Rathaus vor nicht langer Zeit rausgegeben. Das ging in mehrere Tausende, nur wer weiß. Der Wintereinbruch trifft vor allem Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Das sehen wir jeden Tag. Während in den weihnachtlich geschmückten Einkaufsstraßen die Konsumenten von Laden zu Laden hetzen, geht es für die geschätzt 50.000 Obdachlosen in Deutschland zum Beispiel nur um eine Frage. Wie schütze ich mich am besten vor der Kälte, vor allem in den Nächten? In Hamburg, wo etwa 2000 Menschen auf der Straße leben, gibt es zwar ein Winternotprogramm mit 760 Übernachtungsplätzen als Erfrierungsschutz, so heißt es offiziell, aber es steht nicht allen offen. Ostdeutsche Obdachlose aus EU-Ländern wie Rumänien und Bulgarien werden oft abgewiesen. Diese Praxis der Behörden führte jetzt zu einem Schlagabtausch zwischen Sozialverbänden und der Stadt. Dirk Ahrens, Chef der evangelischen Diakonie, sah sich genötigt, die Behörden an ihre Pflichten zu erinnern. Jeder Obdachlose habe laut dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, SOG, einen Rechtsanspruch auf Hilfe, wenn Leben oder körperliche Unversehrtheit gefährdet seien. Das erklärte er laut Homepage des Straßenmagazins Hinz und Kunz am Montag. Das Winternotprogramm ist keine mildtätige Gabe, die man je nach politischer Stimmung gewähren oder verweigern kann, so Ahrens. Auslöser der Kritik waren Äußerungen des Sprechers der Sozialbehörde Marcel Schweitzer am Sonntagabend in der Morgenpost. Schweitzer hatte die Rechtsauslegung verteidigt, die als Begründung für das Abweisen von Obdachlosen herhalten muss, und war nicht davor zurückgeschreckt, rechte Klischees zu bedienen. Viele der osteuropäischen Obdachlosen, die zur Adventszeit in Hamburg seien, gehörten Großfamilien an, die zum Betteln herkommen, sagte er der Morgenpost. Und so sortiert die Stadt osteuropäische Obdachlose aus. Wenn sie ins Winternotprogramm wollen, werden sie befragt, ob sie in ihrer Heimat einen festen Wohnsitz haben. Ist das der Fall, gelten sie als freiwillig obdachlos und haben nach Behördenansicht keinen Anspruch auf einen Übernachtungsplatz. Ihnen wird ein Rückfahrticket in die Hand gedrückt und sie werden in eine Wärmestube verwiesen. Aus Sicht von Kritikern will die Stadt so osteuropäische Obdachlose loswerden. Die Behörde nennt das zynisch Perspektivberatung. Laut Hinz und Kunz wurden in diesem Winter bisher 102 Obdachlose beim Winternotprogramm abgewiesen. Ich habe hier eine kurze Reportage als unseren heutigen Gastbeitrag. Da geht es um Obdachlose in Deutschland und da spielt auch der Schriftsteller und Journalist und verdeckte Ermittler Günter Wallraff eine Rolle. Hören wir mal, worum es da geht. Es geht natürlich um Obdachlose, das wissen wir, aber wie ist die Lage? Genau, Obdachlose in Deutschland. Die meisten gehen achtlos an ihnen vorbei, an den Armen, den Bettlern, Obdachlosen. Dabei sind sie überall, auch im reichen Düsseldorf. Der wohl berühmteste Obdachlose Deutschlands ist er, Richard Brox. Bekannt für seinen Blog mit Tipps für Obdachlose. Er lebt seit etwa 30 Jahren auf der Straße. Ich würde niemandem empfehlen, obdachlos zu werden, schon gar nicht so lange, weil die Lage auf der Straße sich in den letzten Jahren vor allem zunehmend verschärft hat. Und die Respektlosigkeit und die Art und Weise, wie man mit Obdachlosen umgeht, sehr würdelos ist und dadurch auch die Hemmschwelle gefallen ist gegenüber Obdachlosen. Das sagt wohl mehr über die Sesshaften als über die Obdachlosen. Auch das Klischee vom verwahrlosten Trinker stimmt nur selten. In Wahrheit führen ganz unterschiedliche Lebensläufe in die Obdachlosigkeit. Allen gemein ist ein dramatisches Schicksal. Etwas, das aus der Bahn wirft, von dem man sich nicht erholt. Bei Richard Brox ist schon die Kindheit tragisch. Ich kann nur sagen, dass ich als Kind einfach so einen Albtraum erlebt habe, den ich erst nach und nach verarbeiten konnte und so weiter. Und die Straße, das Obdachlosenleben auch für mich Befreiung war, Freiheit. Ich konnte meinen Kopf frei machen von all dem. Ne? Ich habe gedacht, als Kind, ich drehe durch. Ne? Dann war ich in einem Kinderheim, da gab es einen sexuellen Missbrauch, Gewalt und alles und so weiter. Ne? Oder hungern, man musste hungern und so. Gell? Ich habe gedacht, wo bin ich? Wie er diese Gewalt erlebt hat, davon erzählt sein Buch. Von den sexuellen Übergriffen, dem Leugnen der Erwachsenen und davon, warum er überhaupt in Heime gesteckt wurde. Denn die Eltern von Richard Brox waren heillos überfordert. Überlebende des Krieges, die ihre Traumata nie heilen konnten. Bei meiner Mutter, sie kam als Zwangsarbeiterin nach Deutschland. Also ich muss ehrlich sagen, ich empfinde einfach nur Hass für das, was da geschehen ist. Weil man hat mir zwei Eltern gegeben, die innerlich tot waren. Kannst du dir vorstellen, du hattest Eltern, die seelisch tot waren? Der junge Richard Brox ist drogenabhängig. Mit 25 schafft er den Entzug. Seither lebt er auf der Straße. Längst ist er clean. Doch seine Biografie lastet bis heute auf seiner Seele. Ich war auch im Heim allerdings homöopathisch, wenn man sein Schicksal sieht. Ich würde mal sagen, ich fühle mich meistens Menschen, die nicht dazugehören, noch am ehesten dazugehörig. Und vielleicht ist dadurch auch diese Nähe oder auch dann die Freundschaft daraus entstanden. Richard Brocks hat Günter Wallraff bei einem Film unterstützt, in dem der Journalist selbst als Obdachloser unterwegs ist. Brocks, damals schon für seine Obdachlosen-Tipps im Netz bekannt, wird für den Film eine wichtige Stütze. In dieser Zeit lebt er ein halbes Jahr im Kölner Haus von Günter Wallraff. Sie spielen Schach. Brocks ist ein brillanter Spieler. Seinem Gastgeber haushoch überlegen. War eigentlich eine sehr produktive Zeit und eine inspirierende Zeit. Und dann irgendwann auf die Straße zurück. Ihm fehlte was. Seine Sozialisation, seine Kontakte, die fehlten ihm. Und dann war von heute auf morgen, war er hier weg. Ein exzellenter Schachspieler ist Richard Brocks geblieben. Bis heute hilft ihm, das Spiel abzuschalten, zu vergessen, was früher war. Er kennt viele Städte in Deutschland, weiß, wo man sich gut ausruhen kann als Obdachloser, wie etwa hier im Café Horizont der Düsseldorfer Diakonie. Bis heute gibt er anderen Tipps, wo sie am besten unterkommen oder welche Rechte sie haben. Darum geht es auch in seinem Blog. Deswegen ist es für mich wichtig, immer zu sagen, Leute, geht in eine Beratungsstelle hinein, klagt dort euer Leid, denn ihr habt ein Leid, sonst wäret ihr nicht auf der Straße. Und geh mal davon aus, dass dir zu 90% geholfen wird. Momentan ist viel zu tun in den Beratungsstellen. Bundesweit ist die Zahl der Obdachlosen dramatisch angestiegen. Die Zahlen nehmen zu, das spüren wir hier auch in der Beratungsstelle. In den letzten Jahren auch bedingt durch die vielen anerkannten Geflüchteten. Und wir haben bundesweit das Problem, dass es einfach zu wenig preiswerten Wohnraum gibt. Jetzt ist die Jahreszeit, wo es für Arme und Obdachlose rau wird. Besonders dramatisch ist es für die Kranken. Richard Brocks hat Pläne, ihnen zu helfen. Er möchte eine Art Sterbebegleitung für Obdachlose anbieten. Ich habe einfach festgestellt, dass es zu viele Obdachlose gibt, die niemanden und nichts haben. Und bei einer Schwersterkrankung wie Krebs zum Beispiel im Endstadium, dann ist es schlimm, wenn man alleine stirbt irgendwo. Ne? Die Menschen sterben ja vor Einsamkeit. Ob Richard Brocks jemals auf Dauer sesshaft wird, können wir nicht wissen. Und er weiß es wohl auch nicht. Ja, eine Sterbehilfeeinrichtung für Obdachlose zu schaffen, damit sie nicht irgendwo in einer Ecke alleine im Winter auf der Straße krepieren. So hart ist die Realität in unserer Gesellschaft und in unseren Städten. Ein Weihnachtslied, das zwar in sehr süßem Ton, aber doch sehr, sehr kritisch daherkommt, hat Frau P. Werner komponiert. Und natürlich auch gesungen mit ihrer wunderbaren Stimme. Wie kommst du über den Winter? Das hören wir uns noch an und dann werden wir Werner hier im Studio begrüßen. Der ist nämlich gerade reingekommen und hat brandheiße News mitgebracht. Moment. Wenn die Stadt sich die Schneedecke übern Kopf gezogen hat, dass es selbst die Katzen friert. Wenn du weißt, dass mancher nachts nicht mal ein Pappkarton für sich hat, Flaschenpfand Dasein führt. Wenn das Nötigste zum Leben aus dem Müllcontainer kommt und die Wollmütze vom Roten Kreuz. Gezogen hat und die Straßenbahn liegt auf Eis. wenn die Frau aus dem vierten Stock nur einen Fernseher zum Reden hat und der Pastor kondoliert leis. Wenn die Gehhilfe neben dem Pflegebett parkt, wenn das Essen auf Rädern kommt. Sag mir, wie kommst du über den Winter? Sag mir, wie kommst du über den Winter? Wie, sag mir, wie kommst du über den Winter? Wenn so mancher kurze Rock nichts als den Bordstein hat, wenn es einfach nicht warm wird. Übern Kopf gezogen hat, dass es selbst die Katzen friert. Studio Werner, hallo, guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen, ja, kalt ist es draußen und dann komme ich hierher mit der Idee, jetzt heißt es endlich warm hier im Studio. Und hier ist noch kälter. Naja gut, jedenfalls hatte ich gehofft, ich kann mir die Kopfhörer aufsetzen, dass meine Ohren ein bisschen geschützt sind vor der Kälte, aber die funktionieren heute wieder nicht, also sitze ich jetzt im Studio mit ganz verfroren. Aber dann reden wir halt irgendwie über was ganz Heißes. Dann was ist heiß im Moment? Ich weiß auch nicht. Also Obdachlose, übrigens, wie hattest du das genannt? Perspektivberatung für die Obdachlosen. Das wäre doch eine Idee für das nächste Unwort des Jahres. Ne? Ja. Naja, es gibt wohl Obdachlose, das stimmt. Man hat rausgekriegt, die haben ein sehr schönes, großes Haus in Mazedonien. Betteln aber in Hamburg auf der Straße und leben da auch und gehen dann in die Unterkünfte. Das ist natürlich heikel, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Da wird es wohl einige Fälle geben. Nur da pauschal die Osteuropäer abzuweisen, ist natürlich ein Riesenproblem. Was die Bild-Zeitung oder die Bild-Zeitung oder auch die hiesige Presse daraus machen würde, ist sofort, da sieht man es wieder. Die wollen ja nicht arbeiten. Die wollen nur absahen. Genau. Und wie der Mallorca-Kalle. Das ist der Beweis dafür. Ja, erinnerst du dich noch an Mallorca-Kalle? Sie. Oder auch Bermudas und so. Bermuda-Willi, Mallorca-Kalle. Arbeitslosengeld kassiert und dann auf Mallorca leben. Genau, so haben wir es gerne. Naja, aber gut, solche Leute gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern hier auch, ne, massenhaft. Und nach dem letzten, was Sie jetzt gesagt haben, hier wer der Bevölkerungsteil, der hier in Katalonien davon bedroht ist, in die Armut abzusinken. Das sind inzwischen 30% der Bevölkerung. Ne? Aber gut, das interessiert ja kein Schwein. Ne? Genauso wenig, dass bei Jugendlichen die Arbeitslosigkeit immer noch 30% ist, ne? Oder die Löhne, das Absinken der Reallöhne, das interessiert hier kein Schwein. Alle wissen's, bueno, ja, doch, die meisten wissen das natürlich oder spüren das am eigenen Leib jeden Tag. Aber warum wird über diese Sachen nicht geredet? Weil es gibt ja was viel, viel Wichtigeres. Und das ist die Unabhängigkeit von Katalonien, ja oder nein. Ja? Genau, und dieser Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, wenn man jetzt hier durch diese Straßen geht, ist das doch sehr unwirklich. Es sind ja nur noch 6 Tage, also nächste Woche am 21. entscheiden circa 4 Millionen Wähler darüber, wie es in dieser verfahrenen Situation weitergehen soll. Was den Menschen geboten wird an politischen Lösungen und was da an Volksvertretern da ist, ich würde sagen, das ist natürlich ein Jammer, oder? Hast du die Plakate dir genau angeguckt, was da so an den Straßen hängt? Ja, ja. Das ist wirklich lustig fast, also aber es tut auch weh. Immer neu und anders formuliert und moderner formuliert, ja. Aber der Schwachsinn, was sie da von sich geben, ist natürlich seit Jahrzehnten der gleiche. Ne? Nach vorne und so Zeug, ne? Wie in Deutschland halt auch. Ne? Und aber das ist das Ding. Ja oder nein? Alles ist nur noch schwarz und weiß. Es geht nur noch darum. Ne? Und wie gesagt, also nächsten Donnerstag diese Wahlen. Völlig uninteressant, weil das Ergebnis wird ungefähr gleich sein wie bei der letzten Wahl. Die Frage ist, was kommt danach? Wie geht's da weiter? Da haben wir die zwei Blöcke, die sich da gegenüberstehen. Also auf der Separatistenseite wären 3 Parteien, die Convergencia, oder wie heißen die jetzt, Catalonia, Junts per Catalunya. Junts per Catalunya. Genau, und die andere, auch große Unabhängigkeitsbefürworterpartei, ERC. Esquerra Republicana de Catalunya. Und dann noch diese kleine CUP, die Coordinadora de la Unidad Popular, die eigentlich vernünftige Sachen in ihrem Programm haben, aber eben doch diesen nationalen Wurm im Kopf haben. Das wäre die eine Seite, und die andere Seite sind eben die PP und das heißt, die müssen wir auch kurz mal ganz kurz porträtieren und schildern. Ja, die PP ist gut, verantwortlich für die letzten Jahre an Kürzungen, an Korruption, die gewaltigsten Korruptionsskandale, die reaktionärsten und arbeiterfeindlichsten Arbeitsmarktgesetzgebungen und Repression, Repression, Repression. Dafür steht diese Partei, das muss man wissen, wenn man den Hass auch ein bisschen verstehen will, der auf diese Leute herrscht. Ja, und eben, wie gesagt, ihren ganzen Korruptionsfälle, darüber wurde dann natürlich auch nicht mehr geredet, und die haben jetzt im ganzen Jahr noch nicht ein einziges Gesetz verabschiedet, ja, welches auch immer, ne? Oder noch nicht mal per Dekret. Die haben ihre Situation jetzt in Madrid, in der Zentralregierung, praktisch die ganze Zeit damit verbracht, nur alles niederzuschmettern und abzulehnen, was von der Opposition vorgeschlagen wurde. Also das ist diese PP und daneben eben die Sozialistische Partei und auch diese neue rechte Partei, die sich Bürger, Ciudadanos nennen, ideologisch vielleicht vergleichbar mit der FDP in Deutschland, Und das ist der, also dieser andere Block, der eben für die Einheit von Spanien und vom Vaterland ist jede Autonomiebestrebung am besten Fall abwürgen, noch nicht mal Unabhängigkeit oder sowas. Ja? Und jetzt was Katalonien innerhalb von diesen zwei Flügeln gibt es ja auch wieder Schattierungen. Also bei den Unionisten kann man sich drüber streiten, wer jetzt noch weiter rechts steht, die Ciudadanos oder die PP. Und auf der anderen Seite, auf der Unabhängigkeitsseite steht, wer steht da am weitesten links, sagen wir mal. Da kann man sich auch wieder streiten, ist es die KUP oder die ERC, die ja doch manchmal noch soziale Sachen in ihrem Programm hat. Wer also ganz links in, steht oder ganz rechts innerhalb von diesen zwei Flügeln. Und dann hier in Katalonien gibt's noch, sagen wir, wie das Weltkind in der Mitte zwischen diesen zwei Blöcken, diese, wie heißen die hier? Die Comuns Podem. Comuns en Comú Podem, also irgendwie sehr nahe auch dieser Podemos-Partei in Restspanien. Und wie auch immer, so das sind die Voraussagen für die Wahl, die Blöcke sind fast gleich stark. Also als Zünglein an der Waage könnte den Ausschlag geben, was dann diese Kommunen, in Podem Kommun oder in Comú Podem, was die dann machen. Die könnten theoretisch versuchen, eine Regierung zu bilden mit der hiesigen, mit dem hiesigen Ableger von den Sozialisten und also von dem Unionsflügel und vom Unabhängigkeitsflügel mit ERC. Ne? Vielleicht bräuchten sie noch die KUP dazu, um eine Mehrheit zu bilden. Das wäre vielleicht eine vernünftige Lösung, wenn natürlich auch nicht die beste. Aber, damit das passiert, müssten eben doch sehr viele Leute von ihrem Esel runtersteigen, wie man auf Spanisch sagt, hay que bajar del burro, also Zugeständnisse machen. Und ob das wiederum von denen, die dann nicht dazu gehören, akzeptiert wird, das sehe ich sehr, sehr schwierig an. Also besonders diese sozialistische Partei hier in Katalonien, PSC mit dem Iceta. Wie gesagt, die PSOE würde das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht zulassen. Letzte Umfrageergebnisse liegen vor. Diese Woche haben verschiedene Institute die Meinungen der Wählerschaft befragt. Man muss dazu sagen, alle Umfragen hier in Spanien sind traditionell sehr, sehr ungenau und sehr, sehr unpräzise und schwanken wirklich sehr, sehr stark. Das muss man dazu sagen. Ein Trend, den 20 Minuten rausgegeben hat diese Woche, ist der Trend, dass die Ciudadanos, das ist die Partei, die du gerade als FDP-ähnlich bezeichnet hast, dass die sogar die Esquerra Republicana überflügeln könnte. Denen gibt man zwischen 32 und 34 Sitzen im katalanischen Parlament. Die ERC zwischen 33 und 35 Sitzen. Dann die Junts pel Cat, die bekommen zwischen 24 und 26 Sitzen. Und erstaunlicherweise, wer sehr, sehr aufgeholt hat, ist die PSC, die Sozialisten von Iceta. Die bekommen zwischen 20 und 21, die hatten beim letzten Mal erst 16. Catalunya en Comú, die hatten 11, die bekommen sehr wenig. Die bekommen zwischen 7 und 8, die werden also verlieren. Die CUP wird auch verlieren von den 11, die sie hatten. Nein, von den 10, die sie hatten, bekommen sie nur noch zwischen 7 und 8. Und die Partido Popular wird auch verlieren. Von den 11 Sitzen, die sie hatten, bekommen sie nur noch 6 bis 7. Das heißt, Verlierer sind CUP und PP, also die Extreme. Und Gewinner sind natürlich ganz klar die Ciudadanos und die Sozialisten. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wenn man sich also hier in der Stadt umsieht und schaut sich die Wahlplakate an, dann hat man wirklich das Gefühl einer Waschmittelreklame-Kampagne von verschiedenen Firmen, die versuchen, uns irgendein seltsames Produkt zu verkaufen. Die sagen direkt Demokratie. Das steht bei den Schunspelzi drauf. Die sagen einfach, die haben ja schon immer behauptet, alles, was wir machen, ist Demokratie und alles, was die anderen machen, ist Diktatur. So toll. Dann haben wir also das Plakat von Albiol. Das ist der Xabier Albiol von der PP. Das ist ein spannelanger Hansel und der hat einen sehr rechten Kraftwortschatz. Und ich würde sagen, dessen Produkt könnte man als nationalistisches Waschmittel bezeichnen. Spanien ist die Lösung. Wenn man damit aber auch wäscht, dann riecht die Wäsche danach natürlich recht muffig. Die PSC hat den niedlichen Miguel Iceta, das ist ein glatter, runder, fast knuffeliger Herr mit Glatze, der nach allen Seiten freundliche, sozialdemokratische Allgemeinplätze absondert. Unserer Meinung nach, wir haben ihn getestet, ein Weichspüler, ziemlich parfümiert. Unsere Sache ist das nicht. Wer sowas mag, soll ihn wählen, aber die Wäsche riecht danach auch übertrieben parfümiert. Die Coupe mit Carles Riera sieht sehr elegant aus, aber das Paket ist eine Mogelpackung. Da sind 20% linke Inhalte, dann weitere 20% linker Schaum und der Rest ist nationalistische Schmierseife, die in so einem Paket nichts zu suchen hat. Unserer Meinung nach nicht wählen, durchgefallen. ERK, da haben wir Frau Marta Rovira. Ein ambivalentes Keifzangen-Waschpulver mit stotterndem Vollwaschgang bringt die Waschmaschine garantiert zum Rosten und zum Rattern. Dann haben wir die Ciudadans. Hier ist allerdings etwas ganz Neues. Da ist die Ines Arimadas, die Königin unter den Waschseifenpaketen. Sieht verführerisch aus, ätzt aber die Klamotten kaputt. Das sollte man in Betracht ziehen, wenn man dieses Waschmittel benutzen will. Allerdings gibt es etwas Schönes. Zur Belohnung bekommt man in jedem Paket von Ciudadans ein Plastikherz geschenkt aus Vollgummi. Schunspelkat, da haben wir Putschdemon. Das ist Schaumschlagpulver vom reinsten Wasser. Das wäscht zwar, aber macht gleichzeitig auch alles wieder dreckig. Ist also eine Art Dreckwaschen. So ein Waschmittel ist eine absolute Marktneuheit im europäischen Markt. Dreckig waschen und dann gegen die Firma klagen. Gegen Europa natürlich und Spanien. Und ERK. Nochmal. Oriol Junqueras. So. Junqueras, sagen die Spanier boshafterweise. Der hat einen Geldwaschautomaten erfunden, der mit nationalistischem Sägemehl und Investorenschlamm betrieben wird. Tolle Erfindung. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat, ob der da Ingenieure aus Nordkorea oder aus Slowenien geholt hat. Die Großwäsche ist am Ende zwar kaputt, aber sieht völlig lustig aus. Patchworkartig. Alles schön zerfetzt. So, Werner, welches Waschmittel würdest du benutzen für deine Klamotten? Ja, ich bin ja dieser Frage immer ausgewichen und in dem Fall fällt mir es besonders leicht. Ne? Ich darf ja gar nicht wählen, also ich habe das Problem nicht. Welche Empfehlung geben wir denn unseren Hörerinnen und Hörern? Was sollten wir sagen, wenn wir sagen, Leute, wählt ABC? Wählt klug, wählt taktisch. Was sollen Sie tun? Ist es nicht eine rechte Zeitung hier, ABC? Oder? Ja. Na gut, was soll's. Voll recht. Also ich, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, du musst jetzt wählen, würde ich diese... Coop wählen. Nee. Diese, die da in der Mitte Die Kommunen sitzen. Die Kommunen, en Comun Podem. Ja, genau, also da ist der Spitzenkandidat, der Javier Domènech. Und wenn der den Mund aufmacht, hört sich das normalerweise sehr vernünftig an. Also die Ada Colau, die steht auch auf der Liste von denen, aber ganz am Ende. Hm. So quasi als Ersatzkandidat, die letzte Ersatzkandidatin. Hm. Die will natürlich weiterhin Bürgermeisterin bleiben und Barcelona. Also die zu wählen, ich spreche keine Empfehlung aus, das würde ich wahrscheinlich machen. Gut, ich auch. Ich würde dir auch wählen. Gut, ein bisschen Musik und dann kommen wir zum Katastrophenblock. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 16. Dezember 2017. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit einer Meldung aus Katalonien, anknüpfend an unseren Beitrag vor der 11-Uhr-Pause. Artur Mas. Spanien beschlagnahmt sein Privathaus. Der Ex-Präsident von Katalonien ist damit sozusagen arm. Es sei denn, er hat über Strohleute Geld im Ausland gebunkert. Davon kann man ausgehen. Der frühere katalanische Präsident Artur Mas soll für ein Unabhängigkeitsreferendum 2014 zahlen. Ein spanisches Gericht hat seine privaten Besitztümer eingezogen, ebenso wie die seiner Mitarbeiter. Kurz vor der Regionalwahl in Katalonien, nächste Woche am 21., geht Spaniens Justiz mit Härte gegen Unabhängigkeitsbefürworter vor. Ein Richter ordnete am Dienstag die Beschlagnahmung von Besitztümern und besonders des Privathauses des früheren Regionalpräsidenten Artur Mas an. Auch die privaten Besitztümer ehemaliger Mitarbeiter von Mas wurden beschlagnahmt. Das Gericht begründete dies mit einem Urteil vom September, das Mas und 8 Ex-Mitarbeiter zur Zahlung von rund 5 Millionen Euro verpflichtete. Damit sollen die katalanischen Regionalpolitiker für die Kosten eines Unabhängigkeitsreferendums aufkommen, das sie 2014 in Regierungsverantwortung organisiert hatten und das von der spanischen Zentralregierung als illegal eingestuft wurde. Weil Mas und seine Mitverurteilten nur 2,9 Millionen Euro aufbringen konnten, ordnete das Gericht nun die Beschlagnahmungen an. Betroffen sind das Privathaus von Mas in Barcelona und die Hälfte des Hauses seines früheren Sprechers Francesc Homs. Auch Besitztümer von 3 früheren Ministern aus Mas' Kabinett wurden beschlagnahmt. Mas, der von 2010 bis 2016 katalanischer Regionalpräsident war, hatte dem Urteil die juristische Legitimation abgesprochen und es als Versuch der Einschüchterung von Unabhängigkeitsbefürwortern kritisiert. Ein weiterer spanischer Richter ordnete unterdessen am Dienstag die Ausweitung der Ermittlungen gegen Parteigänger der kürzlich entmachteten Regionalregierung von Carles Puigdemont an. Die Anordnung betrifft die Führungsspitze von Puigdemonts Partei und der linksgerichteten Partei ERC, die ebenfalls für die Unabhängigkeit eintritt. Unter den Betroffenen ist auch ERC-Listenführerin Marta Rovira. Die Regionalwahl in Katalonien findet, wie gesagt, diese Woche am 21. Dezember statt. Gegen Puigdemont und viele seiner Mitarbeiter laufen bereits Ermittlungen. Die spanische Justiz wirft ihnen Rebellion, Aufwiegelung und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Trotz eines Verbots durch das oberste Gericht Spaniens hatte die katalanische Regierung am 1. Oktober ein Referendum über eine Abspaltung von Spanien abgehalten. Ende Oktober rief das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit und die katalanische Republik aus. Madrid übernahm daraufhin die direkte Kontrolle über die halbautonome Region und setzte Puigdemont und dessen Regierung ab. Wie gesagt, der hat sich mittlerweile auch abgesetzt, und zwar nach Brüssel. Und von da aus betreibt er eifrig Wahlkampf und auch, könnte man sagen, wie die Spanier das sagen, Hetze gegen Spanien. Ja, also das ist auch noch so eine Geschichte, die noch jetzt vielleicht als Anekdote passieren könnte in den nächsten Tagen vor der Wahl. Die spanische Regierung, die hat jetzt die Grenzkontrollen verschärft. Ja. Falls der vorhat, aus Brüssel jetzt zurückzukommen, nach Katalonien noch vor der Wahl, um dann hier als der Messias gefeiert zu werden. Und das könnte in dem Fall gut möglich sein, dass, wenn ihm das gelingt, wenn er das macht am Ende, dass dann das sich positiv auswirkt für seine Partei hier, für diese neue Konvergenz. Ja? Und so wie der persönlich drauf ist, der Typ, traue ich ihm das zu, dass der das macht. Ja? Also ja, das könnte auch noch passieren. Ja, und zu seinem Vorgänger, zu dem Mas, wenn der jetzt ohne Haus dasteht, ohne Wohnung, dann gehört er vielleicht auch bald zu den Obdachlosen. Ja, wir hatten gerade die Mutmaßung angestellt, dass er und seinesgleichen natürlich ordentlich Geld auf Auslandskonten über Strohmänner gebunkert haben. Davon kann man ausgehen. Diese Leute kommen aus einer reichen Schicht und werden auch reich bleiben. Die werden so schnell nicht arm. Arm ist das Volk. Zur Entspannung hören wir mal kurz die Nachrichten vom Tage und dann gibt's noch ein paar weitere Aspekte aus dieser verrückten Situation hier in Katalonien. Hören wir mal die Nachrichten Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. CSU-Parteitag mit Doppelspitze. Parteichef Seehofer soll heute im Amt bestätigt werden. Der bayerische Finanzminister Söder ist als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl nominiert. CDU-Chefin Merkel beschwor gestern die Einigkeit der beiden Schwesterparteien. Koalition in Österreich. Konservative ÖVP und rechtspopulistische FPÖ einigten sich auf ein Regierungsbündnis. Der künftige Kanzler Kurz kündigte eine Steuerreform und Maßnahmen gegen illegale Einwanderung an. Diskussion über Air Berlin-Kredit. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung ist mehr als die Hälfte des staatlichen Darlehens für die Pleite-Airline in Höhe von 150 Millionen Euro verloren. FDP und Grüne fordern Aufklärung. Wahlkampf in Katalonien. In Umfragen wird den Unabhängigkeitsbefürwortern um den Chef der entmachteten Regionalregierung Puigdemont eine knappe Mehrheit vorhergesagt. Am Donnerstag wird in Katalonien nach der Krise wegen der verbotenen Unabhängigkeitserklärung neu gewählt. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 17. Spieltages schlug Mönchengladbach den HSV mit 3:1. Die Borussia verbesserte sich auf Rang 4 der Tabelle. Hamburg steckt im Abstiegskampf. Das Wetter. Heute neben etwas Sonne, viele Wolken und gelegentlich Schneeschauer. An den Alpen zum Teil länger Schneefall. Höchstwerte von 0 bis 6 Grad. Bleiben wir direkt beim Thema Katalonien. Protestexport. Zehntausende Menschen haben in Brüssel vergangene Woche für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert. Die belgische Polizei schätzte die Menge auf 45.000 Menschen, von denen viele mit Bussen oder Flugzeugen eigens aus Katalonien angereist waren. Unter dem Motto "Wach auf Europa" forderten sie die Freilassung der in Spanien inhaftierten Minister des katalanischen Regionalkabinetts und weiterer Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung. Unter den Demonstranten war auch der von Madrid seines Amtes enthobene katalanische Regierungschef Carles Puigdemont. Dann gibt es den neuen Piketty-Report über die weltweite Ungleichheit. Arm und Reich driften immer weiter auseinander. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht über Ungleichheit in aller Welt. Wir zitieren aus diesem Bericht ein paar interessante Passagen. Wie groß ist die Ungleichheit? Kaum eine ökonomische Frage wurde in den vergangenen Jahren hitziger debattiert. Angestoßen hatte die Diskussion 2013, zumindest in den Medien, der französische Ökonom Thomas Piketty. In seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert kam er zu dem Schluss, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich in den vergangenen Jahrzehnten stark vergrößert habe. Das bescherte dem Franzosen große Aufmerksamkeit, aber auch Kritik an Methodik und Thesen. Jetzt hat Piketty nachgelegt. Gemeinsam mit gut 100 anderen Wissenschaftlern stellte er erstmals einen Bericht zur weltweiten Ungleichheit vor. Dieser konstatiert eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, auch in Deutschland. Ein paar Zahlen. So kamen 2013 die obersten 10% auf 40% des Gesamteinkommens in der Bundesrepublik Deutschland. Die untere Hälfte der Bevölkerung dagegen nur auf 17%. Dasselbe Gefälle gab es bereits, Achtung, 1913. Es gibt also keinen sozialen Fortschritt. Dass man eine Linie zum Kaiserreich ziehen kann, hat mich überrascht, sagte die an der Studie beteiligte Ökonomin Charlotte Bartels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW gegenüber der Presse und dem Spiegel. Doch wie kommt es zu solchen Entwicklungen? Was können Konsequenzen sein? Und welche Antworten kann man darauf geben? Was haben die Forscher gemessen, muss man sich erstmal fragen. Die Forschergruppe untersuchte, wie sich weltweit die Verteilung von Einkommen und Vermögen entwickelt hat. Sie nutzten dabei die nach eigenen Angaben weltweit umfassendste Datenbank, die 2011 eingerichtet wurde. Sie enthält sowohl offizielle Daten, wie etwa Steuerbescheide oder Haushaltsbefragungen, als auch Informationen aus Datenlecks zu sogenannten Offshore-Vermögen. Insgesamt wurden für die Analyse mehr als 175 Millionen Datenpakete ausgewertet. Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf Schwellenländern, aus denen es bislang oft kaum Daten gab. Vor diesem Hintergrund sei es kein einfaches Unterfangen, die Daten verschiedener Länder in Einklang zu bringen, heißt es in dem Bericht. Grundsätzlich deckt sich das Ergebnis mit Pikettys früheren Analysen. Sowohl bei Einkommen als auch Vermögen hat die Ungleichheit demnach in den letzten Jahrzehnten in fast allen Weltregionen zugenommen. Allerdings vollzieht sich die Entwicklung in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterscheidet sich je nach Weltregion erheblich. So besitzen die obersten 10% in Europa 37% und in China 41% am Gesamteinkommen. In Brasilien oder Indien sind es hingegen jeweils 55%. Und der Nahe Osten ist die größte Ungleichheitsregion. Mit der höchsten Ungleichheit, die kommt auf 61%. Dass die Ungleichheit in einem Land wie Russland viel abrupter anstieg als in China oder Indien, liegt den Forschern zufolge auch daran, dass die Asiaten ihre Märkte behutsamer deregulierten und öffneten. Eine wachsende Kluft konstatierten die Wissenschaftler auch bei den Vermögen. Vor allem in USA und Russland gäbe es einen extremen Anstieg. So besaß das reichste Prozent der US-Amerikaner im Jahr 1980 noch 22% des Gesamtvermögens. Im Jahr 2014 waren es bereits 39%. Eine von Pikettys zentralen Thesen lautet, dass die Einkünfte aus Kapital in der Vergangenheit meist schneller wuchsen als jene aus Arbeit, was Ungleichheit vergrößerte. Hauptursache der ökonomischen Ungleichheit ist die ungleiche Verteilung von Kapital, das sich entweder in privater oder in öffentlicher Hand befinden kann, heißt es auch unter anderem in dem Bericht. Auch für Deutschland konstatierten die Forscher eine zum Teil erheblich gewachsene Ungleichheit. Zu den Gewinnern gehören dabei die Besitzer von Unternehmen, die in Deutschland überdurchschnittlich oft in Familienhand sind. DIW-Forscherin Bartels beobachtete unter anderem eine Korrelation zwischen steigenden Ausfuhren und den Einkommen des obersten Prozents. Man könnte daraus folgern, dass unser Status als Exportweltmeister vor allem den Topverdienern zugutekommt. Das heißt, die Obdachlosen unter der Brücke, die zu Silvester darauf anstoßen, dass Deutschland Exportweltmeister ist, die haben Unrecht, ganz objektiv. Deutschlands Wirtschaftsstruktur trägt auch dazu bei, dass Normalbürger seltener als etwa in den USA über Aktien am Erfolg der Wirtschaft beteiligt sind. Denn viele deutsche Mittelständler sind nicht an den Börsen notiert. Wenn man sein Arbeitseinkommen am Kapitalmarkt anlegen will, hat man nicht viel Auswahl, so Bartels. Auch zwischen der schwindenden Macht von Gewerkschaften und zunehmender Ungleichheit scheine es eine Wechselwirkung zu geben. Einen schwindenden Anteil am wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland hat die untere Hälfte der Einkommensbezieher. Bei ihr kam laut Bartels in den 60er Jahren noch immerhin ein Drittel der Gesamteinkommen an. Mittlerweile ist es nur noch knapp ein Sechstel. Und so weiter. Ich zitiere keine weiteren Zahlen, die sind alle sehr obszön, erschreckend und niederschmetternd. Aber was lässt sich gegen die Ungleichheit tun? Es gäbe kein wissenschaftlich erwiesenes Idealmaß an Ungleichheit, räumen die Autoren ein. Deshalb könne es auch keine allseits akzeptierten Konsequenzen geben. Dennoch machen sie eine Reihe von Vorschlägen, wie sich Ungleichheit minimieren ließe. Dazu gehört etwa ein globales Finanzregister, das die Eigentümer von Vermögenswerten erfasst und somit Steuerflucht und Geldwäsche erschwert. Wissenschaftlich erwiesen sei auch, dass progressive Steuersätze Ungleichheit reduzierten. Zwar steigen schon heute in Deutschland und in vielen anderen Ländern die Steuersätze in Abhängigkeit vom zu besteuernden Einkommen an. Allerdings sei die Progression von 1970 bis Mitte der 2000er Jahre in den reichen Ländern und auch einigen Schwellenländern drastisch reduziert worden. Und nicht zuletzt sollten Regierungen laut Piketty und Co. in die Zukunft investieren, etwa in bessere Bildung. Das sei angesichts der Verarmung und Verschuldung reicher Länder aber derzeit nicht leicht. Deshalb müsse auch über andere Möglichkeiten des Schuldenabbaus nachgedacht werden, wie die Besteuerung von Vermögen, Schuldenerlasse und Inflation. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Typisch für argentinische Oberkellner. Und nun noch eine Meldung vom Sport. Was empfiehlst du denn? Wie soll man die Ungleichheit abbauen? Was tun in diesem Fall gegen die Ungleichheit? Das ist ja die berühmte Frage, die Lenin schon gestellt hat. Was tun? Aber der hatte natürlich schon eine Idee, im Gegensatz zu diesem Piketty. Ja? Aber gut, immerhin hat er sich die Mühe gemacht und das mal wieder auf den neuesten Stand gebracht. Aber es gibt ja noch eine interessante Frage. Nicht nur was tun, sondern wer. Wer kann oder muss was tun? Und da kommen wir halt wieder dazu, die einzige Möglichkeit sind nicht irgendwelche Parteien, sondern die, die den Reichtum schaffen, ne? Die großen Massen der Arbeiter, der Ausgebeuteten, der Entrechteten, ne? Die sind die Subjekte der Geschichte. Und nur, da ist das Problem, ne? Du hast gerade so ironisch gesagt, ne? Deutschland als Exportweltmeister, fragt sich das der Obdachlose? Ich fürchte, nein. Und die große Masse der arbeitenden Menschen auch nicht. Die denken dann eher, wird Deutschland der nächste Fußballweltmeister sein, nicht Exportweltmeister. Also Ungleichheitsrekord. Einen anderen, leider noch traurigeren Rekord gibt es zum Thema Journalisten. So viele Journalisten wie noch nie sitzen momentan im Gefängnis, nämlich mehr als 250 weltweit. In der Türkei ist die Zahl der Fälle ein bisschen gesunken, heißt es offiziell. Die Zahl der weltweit in Haft sitzenden Journalisten hat einem Bericht zufolge einen Rekordstand erreicht. 262 Mitarbeiter von Medien saßen Anfang Dezember weltweit hinter Gittern. Das teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten, CPJ, in New York in seiner Jahresbilanz mit. Das sind 3 mehr als im vergangenen Jahr. Die meisten Journalisten, nämlich 73, sitzen in der Türkei hinter Gittern. Das sind allerdings weniger als im vergangenen Jahr, als noch 81 Journalisten in der Türkei eingesperrt waren. Danach folgen China, wo 41 Journalisten im Gefängnis sitzen, und Ägypten mit 20. Auch Eritrea, Vietnam und Aserbaidschan landeten im oberen Bereich der Liste. Der deutsche Weltkorrespondent Deniz Yücel sitzt nach wie vor in der Türkei hinter Gittern, mittlerweile seit mehr als 300 Tagen. Eine Anklage gegen den Journalisten Yücel liegt noch immer nicht vor. Ihm wird Unterstützung von Terroristen und Volksverhetzung vorgeworfen. Der Haftbefehl nennt als Belege ausschließlich seine Artikel. Es ist eine Schande, dass die Zahl der Journalisten im Gefängnis zum zweiten Mal einen Rekordstand erreicht hat. Das sagt CPJ-Chef Joel Simon. In einer fairen Gesellschaft sollte nie ein Journalist für seine Arbeit und kritische Berichterstattung eingesperrt werden. Aber 262 bezahlen diesen Preis. Thema Breitscheidplatz-Anschlag vor einem Jahr. Merkels Umgang mit den Angehörigen wird kritisiert. Notruf Berliner Feuerwehr. Zoologischer Garten, Mann, mehrere verletzte Personen, LKW in den Weihnachtsmarkt reingerast, am Waldhof Astoria. Budapester Straße, ja? Genau, leider kein Spaß, leider ernst. Ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt. Vor einem Jahr passiert auf dem Breitscheidplatz das, wovor viele Deutsche schon lange Angst hatten. Der Täter ist ein polizeibekannter Krimineller und Islamist, den die Behörden erst observiert und dann aus dem Blick verloren haben. Das, was mich besonders bedrückt hat, ist, dass ja der Amri bekannt war, dass er überwacht wurde, aber eben nicht eng genug, dass er dann wieder in Berlin vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwunden ist. Die Angehörigen der Opfer sehen die Verantwortung für das Behördenversagen bei der Bundesregierung. Ich hätte eine Entschuldigung von unserer Kanzlerin gefordert. Ein Jahr nach dem Anschlag fordert der Opferbeauftragte Kurt Beck in seinem Abschlussbericht schnellere Infos und höhere Entschädigungen für Hinterbliebene. Knapp ein Jahr also nach dem islamistischen Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz legt der Opferbeauftragte Beck am Mittwochvormittag seinen Abschlussbericht vor. Nach Angaben des früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten haben bislang 132 Betroffene des Attentats einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD stellte sich hinter Becks Forderung, Angehörige von Terroropfern künftig höher zu entschädigen. Am Dienstagabend besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU den Anschlagsort an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Angehörige der Opfer hatten Merkel scharf kritisiert, weil sie sich bislang nicht mit den Hinterbliebenen getroffen hatte. Ein Treffen ist nun für den 18. Dezember geplant. Am Dienstagabend besuchte Merkel unangekündigt den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und sprach dort unter anderem mit Schaustellern und Polizisten. Am 19. Dezember, zur Erinnerung, 2016, hatte der Tunesier Anis Amri einen Lastwagen in die Buden an der Gedächtniskirche gelenkt. 12 Menschen hat er ermordet, mehr als 60 wurden verletzt. Amri wurde 4 Tage später bei Mailand erschossen. Der von der Bundesregierung als Opferbeauftragte eingesetzte Beck äußerte Verständnis für die Kritik an Merkel. Ich verstehe den Ärger, sagte er, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegenüber. Er sei vor allem deshalb entstanden, weil die Menschen gesehen hätten, wie Frankreich, aber auch andere Staaten mit Hinterbliebenen von Terroropfern umgehen. Dieser kleine Nebensatz ist sehr hässlich. Weil sie gesehen haben, in anderen Ländern werden die Leute besser behandelt. Ich weiß nicht, ob das ein guter Satz ist. Beck hatte sich bereits in einem Zwischenbericht für eine zentrale Anlaufstelle bei terroristischen Attentaten ausgesprochen und die Höhe der Entschädigungszahlungen als zu niedrig kritisiert. Wenn man überlegt, wie viel Gelder die Versicherungen manchmal rausschlagen bei einem Unfall, hast du die Zahlen im Kopf, Werner, was die bekommen, die Leute, wenn die einen Angehörigen bei einem Terroranschlag verlieren? Keine Ahnung. Ja, nee. Wenn deine Frau am Breitscheidplatz spazieren gegangen wäre und wäre von diesem Typen ermordet worden, dann hättest du mal ungefähr 10.000 Euro gekriegt, wenn es dein Bruder gewesen wäre, 5.000. In die Zukunft. Das heißt, ein reiches Land wie Deutschland, das jedem Abgeordneten, der nachher in die Industrie geht, noch ein Trinkgeld von zigtausenden und den Bankmanagern noch Trinkgelder von 10, 20, Hunderttausenden Millionen gibt, gibt den Opfern von Terroranschlägen, die übrigens der Staat selber mitverschuldet hat. Wir kennen die Geschichte mit Anis Amri. Er wurde von der Polizei frei rumlaufen lassen als Gewalttäter, als Drogenhändler, als Illegaler, wenn man so schön sagt, in ihrer eigenen Logik. Dieser Typ hat also die Menschen ermordet und der Staat gibt dann ein Trinkgeld. Die Behörden hatten Amri auf dem Schirm. Die haben erkannt, da ist ein Islamist, möglicherweise ein gefährlicher Islamist auch. Aber keiner hat am Ende konsequent mal wirklich alles zusammengenommen, was es gab. Er war nicht nur Islamist, sondern er hat mit Drogen gedealt, er hat Menschen zusammengeschlagen, er hat Sozialleistungen sich erschlichen, er hat geklaut, er hatte zig Straftaten begangen und noch dazu ein gutes Dutzend falsche Identitäten, mit denen er unterwegs war. Und es gab jetzt keine Stelle, die das alles mal zusammengefasst hätte, gesagt hätte, so, wir wollen den Mann jetzt mal unbedingt aus dem Verkehr ziehen, von der Straße haben und ihn festnehmen, sondern das ging ein bisschen verloren. Wir haben uns das mal angeschaut. Insgesamt waren mindestens 64 Behörden mit Amri befasst in ganz Deutschland, sodass man letztlich eigentlich an dem Fall merkt, dass an der Stelle oder wenn es um Sicherheit geht, eben der Föderalismus manchmal einfach ein bisschen schwerfällig ist. Und das ist eigentlich eines der Probleme gewesen beim Fall Amri, dass viele beschäftigt waren mit ihm, viele mit ihm zu tun hatten, aber keiner konsequent durchgegriffen hat. Werfen wir mal einen Blick in die Presse. Den Spiegel von dieser Woche habe ich hier vor mir liegen. Wie immer, ich bin ja Spiegel-Fan, das wisst ihr, ich liebe und ich hasse ihn. Tolles Titelbild übrigens. Da sieht man ein Amazon-Paket. Da steht das Gelieferte fest, wie der Online-Handel unser Leben revolutioniert. Und da sieht man Jesus und Maria, die knien über dem Päckchen von Amazon. Da ist das Christus-Baby drin und unser Josef sagt, das habe ich nicht bestellt und Maria sagt, können wir ihn umtauschen. Das ist der Gag von dieser Woche. Ein Artikel zum Thema Spanien ist hier sehr groß angelegt mit 3 Fotos. Da sieht man Ada Colau in ihrem Büro, dann sieht man Marta Rovira vor einer grauen Wand und dann sieht man Ines Arrimadas ebenfalls in einer Art Konferenzraum sitzen. Und da heißt es, die 3 Entscheiderinnen. Spanien bei der Wahl. In Katalonien stehen sich die Lager der Separatisten und der Verfassungstreuen gegenüber. 3 Frauen werden wohl über die Zukunft der Region bestimmen. Jetzt werden die 3 Frauen kurz porträtiert. Die Separatistin Marta Rovira mit ihrem gelben Pullover und ihrer Wahlkampferöffnung in Vic, in der Heimatstadt Vic. Die Farbe Gelb ist für viele Katalanen jetzt ein Symbol der Solidarität mit den in Madrid einsitzenden Anführern. Rovira trägt mal eine ockergelbe Schleife, mal eine senfgelbe Jacke und oft einen giftgelben Mantel. Ich weiß nicht, Werner, ob du den Weihnachtsbaumkrieg auch mitbekommen hast. In separatistischen Rathäusern hier in Spanien haben die Weihnachtsbäume nicht mit Christbaumkugeln oder Schmuck verziert, sondern mit diesen gelben Freeze Geordies Schleifchen. Und da hat nun die Wahlkommission, die den Wahlvorgang überwacht hat, gesagt, das ist Parteipolitik und diese gelben Schleifchen müssen ab. Und dann musste die katalanische autonome Polizei rein in diese Rathäuser, in den Vestibülen, in den Vorhallen, dann die Schleifchen von den Weihnachtsbäumen entfernen. Und viele haben dann völlig satirisch schwarze Müllsäcke über die Weihnachtsbäume gestülpt und solche Sachen. Das heißt, die Protestkultur um die Geordies geht weiter. Marta Rovira, wissen wir, ist eine Frau mit schwarzen Locken und einer dunkel gerahmten Brille. 40 Jahre alt ist sie und sie sieht schmal und nervös aus. Sie steht nur deshalb im Rampenlicht, weil Parteichef Oriol Junqueras in Untersuchungshaft sitzt wegen seiner Rolle bei der verfassungswidrigen Ausrufung einer katalanischen Republik. Ich habe diese Frau gestern in einem Interview im Fernsehen gesehen. Sie wurde auf dem katalanischen Fernsehsender TV3 interviewt. Und das Lustige war, sie hat keine einzige Frage des Interviewers beantwortet, nicht eine. Sie hat einfach ihre, könnte man sagen, Sätze abgespult und der Interviewer, der wunderte sich manchmal und schüttelte mit dem Kopf. Er fragte 2-3 Mal noch nach, aber als er gemerkt hat, es geht nicht, sie sagt nichts, dann hat er einfach nur gesagt, ja gut, dann reden Sie mal, ja gut, dann reden Sie mal. Das ist doch der Beweis dafür, dass sie das Zeug hat zu einer guten Politikerin. Keine Frage beantworten, darum geht's doch, das machen sie doch alle. Nur wenn man es bei der merkt, das ist natürlich bedenklich. Ja, bei der merkt man es so drastisch, dass es fast peinlich ist. Gut, also, im Kulturzentrum von Vic, einer Hochburg der Separatisten, ruft Rovira, wir gehen in diese Kampagne ohne unseren Spitzenkandidaten. Und sie fügt hinzu, das kommt einem Parteiverbot gleich. Gut, dass das kein normaler Wahlkampf ist, haben wir schon alle gemerkt. Er findet statt, weil die spanische Regierung nach dem illegalen Referendum und der versuchten Abspaltung mittels des Verfassungsartikels 155 die Kontrolle über die Region übernommen hat. Noch etwas ist nun außergewöhnlich. Es sind diesmal nicht Männer wie Junqueras oder der nach Brüssel geflohene Ex-Regionalpremier Carles Puigdemont, die darüber entscheiden, wie es weitergeht. Stattdessen spielen 3 Frauen derzeit die wohl wichtigste Rolle in der katalanischen Politik. Da ist zum einen Marta Rovira, also ihre separatistische Partei Republikanische Linke, kurz ERC, könnte laut Umfragen die meisten Sitze erobern. Doch auch die stärkste Partei der Abspaltungsgegner wird von einer Frau vertreten. Inés Arrimadas ist Spitzenkandidatin der Ciudadanos, der Bürgerpartei. Beide Politikerinnen sind jung, Juristinnen und waren Fraktionssprecherinnen im katalanischen Parlament. Die Frau, die aber am Ende alles entscheiden könnte, heißt Ada Colau. Sie ist die Bürgermeisterin von Barcelona. Sie ist das Aushängeschild von Catalunya en Comú Podem, der katalanischen Schwester der Linkspopulisten von Podemos. Von Colau wird abhängen, auf welche Seite sich die Comuns schlagen. Denn wahrscheinlich werden die 3 separatistischen Parteien, die bisher die autonome Region regierten, ihre absolute Mehrheit einbüßen. Aber auch die 3 verfassungstreuen Parteien können wohl nicht allein regieren. So könnte Colau zur Spielmacherin werden. Werfen wir einen Blick über die Grenzen, werfen wir einen Blick in Richtung Nordkorea. Wir hatten ja in einer der letzten Sendungen versucht, ein kleines Porträt der nordkoreanischen revolutionären Kunst zu bieten. Die Plakatkunst in Nordkorea und auch die Hintergründe, warum der Konflikt mit den USA so zäh und so langwierig andauert. Und wir hatten da natürlich auf verschiedene Massaker und den Koreakrieg hingewiesen. Wir wiederholen nochmal, nicht koreanische Truppen haben die USA bombardiert, sondern wir müssen immer wieder betonen, die USA haben Korea bombardiert. Nicht koreanische Militärs haben in den USA interveniert, sondern die USA hat in Korea interveniert und hat unglaubliche Massaker begangen. Wenn man das sich einmal vor Augen stellt, dann sieht man vielleicht ein bisschen die Sachen in einem anderen Licht. 24 Kilometer weit ins Innere Nordkoreas dringen Botschaften aus dem Süden, also aus Südkorea, wo die Amerikaner sitzen, sobald es Nacht wird. Entlang der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern hat Südkorea, Achtung, 11 Lautsprecher aufgestellt, die in ohrenbetäubender Lautstärke Nachrichten, Popmusik und Berichte aus dem freien, wie sie es selber nennen, Südkorea an die Nachbarn sendet. So will man beständig Kims Diktatur untergraben. Tagsüber reicht die Beschallung 10 Kilometer weit. Wenn man da also wohnt oder lässt da seine Schafe grasen auf einer Weide, dann gute Nacht. Die Beschallung ist infernalisch. Das haben die Amerikaner ja im damaligen West-Berlin schon gemacht, nur eben nicht mit Lautsprechern, sondern mit RIAS, mit dem Rundfunk im amerikanischen Sektor. Da wurde die frohe Botschaft über Freiheit und Demokratie in die DDR transportiert, über den Äther. Gut, werfen wir noch einen Blick ins Amiland, ins Trumpland. Donald Trump wird als Gewinner dieses Jahr beenden, das sagt der Spiegel. Der Verlierer ist Amerika. Ermöglicht hat das eine Partei, die jede moralische Verantwortung aufgegeben hat. Es geht um die Steuersenkungen. Das Paket an Steuersenkungen ist nun verabschiedet. Und das kommt natürlich vor allem den reichen Amerikanern zugute. Dies ist ein großartiger Tag für das Land, das sagt zum Beispiel McConnell nach der Abstimmung. Zu den Profiteuren der Steuerreform zählt vor allem jener Teil der republikanischen Klientel, der Hedgefonds leitet, Konzerne führt oder mehr als eine 500.000 Euro im Jahr verdient. Wird der knapp 500 Seiten dicke Entwurf, den der Senat abgesegnet hat, in dieser Form Gesetz, dann sinken die Körperschaftssteuern für Unternehmen Anfang 2019 von 35, Achtung, auf 20%. Der Höchststeuersatz für Alleinstehende und Ehepaare wird ebenfalls gesenkt, wovon Spitzenverdiener profitieren. Außerdem drücken republikanische Senatoren sehr spezielle Geschenke durch. Für die Ölindustrie, für Kreuzfahrtunternehmen und Autohändler. Der radikalste Teil des Entwurfs aber ist der Angriff auf das Gesundheitssystem, das Trumps Vorgänger Barack Obama entwickelt hatte. Eigentlich sollte es bei der Steuerreform um Steuern gehen, aber schlaue Republikaner wollen die Gelegenheit nutzen, um Obamacare auszuhöhlen. Noch ist jeder Amerikaner dazu verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen. Im Senatsentwurf entfällt diese Pflicht. Die Haushaltsexperten des Kongresses schätzen, dass dadurch in den kommenden 10 Jahren bis zu 13 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren können. Obamacare würde implodieren. Weniger wohlhabende Bürger würden am stärksten darunter leiden. So wirkt also Trumps erstes Jahr aus seiner Sicht und der seiner Partei auf einmal sonniger als erwartet, schreibt der Spiegel hierzu. Geht es doch viele Vorhaben an, von denen seine Partei lange geträumt hatte. Der Einfluss der Umweltschutzbehörde wird gerade massiv zurückgedrängt, lästige Verbraucherschutzrichtlinien werden gekippt und Banken werden immer weniger reguliert. Am Montag, hatten wir letzte Woche berichtet, verfügte Trump zudem, 2 geschützte Naturparks in Utah zu verkleinern, einen davon um 85%. Umweltschützer befürchten, dass dadurch in anderen Parks der Abbau von Kohle und Uran ermöglicht wird. Am Mittwoch verkündete der Präsident dann noch, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels erkennen. Er macht damit ein Wahlkampfversprechen wahr und brach mit jahrzehntelang geltenden Direktiven amerikanischer Außenpolitik. Die Republikaner unterstützen ihn mehrheitlich bei dem Schritt, den Demokraten als Ende der Zwei-Staaten-Lösung ansehen. Trump sieht sich als Aufbrecher von Normen, als Zerstörer der alten Ordnung. Er geht ohne Strategie vor, er wirkt blind vor Zerstörungswut. In der Mitte dieses Trumpschen Chaos steht die Lüge. Krieg ist Frieden, so Trump. Unwissenheit ist Stärke, so Trump. Und wenn die Reichen mehr haben, dann profitieren die Armen davon, so Trump. Ja, und die Volksmassen in den USA, die rühren sich ja auch nicht. Ne? Da bleibt uns nur noch die Hoffnung, dass es jetzt die Frauen schaffen, dass die nicht nachgeben und dann hoffentlich das so weit kriegen, dass er angeklagt wird wegen den Vergewaltigungen, die er begangen hat, oder den Belästigungen, dass er vielleicht vor Gericht gezogen wird, dieser Typ, und dass es dann so gelingt, auf diese Art und Weise ihn wegzukriegen. Weg mit diesem Mann. Du wolltest was zum Thema Weihnachten sagen, Werner. Hast du dir da Gedanken gemacht? Ja, ich will zum nicht. Fest aber, der Liebe. Ich will nicht, aber ich muss. Ne? Haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen darüber angefangen zu reden. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, das Christkind steht vor der Tür und so weiter. Also jetzt ist es soweit, dass heute unsere letzte Sendung vor Weihnachten und vor Neujahr. Sonntag, morgen in 8 Tagen ist dann also der Heilige Abend, wie man auf Spanisch sagen würde, Weihnachten, estas fechas tan señaladas, also jetzt kommt diese Zeit der Besinnung, wo wir Einkehr halten sollen, und ich habe es versucht, aber ich habe es nicht geschafft, ja. Jetzt haben wir so ein paar arbeitsfreie Tage zu Weihnachten, Neujahr, aber trotzdem geht der Stress irgendwie weiter, ja, die Hektik und die Eile. Und theoretisch haben wir Freizeit, aber es gibt keine Zeit zum Nachdenken. Das Fest steht bevor, die Bescherung, Geschenke einkaufen, Weihnachtsbeleuchtung auf den Straßen, Kaufhäuser. Der Tanz ums goldene Kalb, Geschenkideen, Werbespots im Fernsehen, Parfüm, eine teure Uhr, die was hermacht, ne? Oder vielleicht doch lieber den großen iberischen Schinken, so eine ganze Keule da für schlappe 339 Euro aus dem Corte Inglés, ne? Und die Arbeit, der Stress auf der Arbeit ist im Moment weg, aber wir werden weiter unterhalten und abgelenkt durch diesen Konsumterror. Nicht nur dadurch, sondern auch durch andere Sachen. Eine haben wir ja schon vorher erwähnt, diesen ganzen Rummel um die Unabhängigkeit von Katalonien. Oder schwachsinnige Unterhaltungssendungen im Fernsehen, TV-Serien, Quiz, Talkshows, ne, Bauer sucht Frau und so weiter. Ne, Informationen über Königshäuser, zum Leben von Prinzessinnen, von Filmsternchen. Alles Soziale, alles, was irgendwie gesellschaftlich ist, ist ausgeblendet. Ne? Es geht nicht mehr um die sozialen Beziehungen der Menschen untereinander. Ne? Wir existieren nur noch als obsessive Individuen, die sich gegenüber den anderen behaupten müssen, ne? Sich von den anderen abheben müssen. Und im Grunde steht wahrscheinlich auch dahinter diese neue Krankheit, das kommt auch daher, ne, die immer mehr um sich greift, diese Selfitis. Also jeden Tag musst du von dir 5 bis 6 Selfies machen und dann ins Netz stellen. Aber was weg ist, ist jeder Gedanke an Solidarität zum Beispiel, auch so ein altmodisches Wort, ne, das man am besten vermeiden sollte, wenn du nicht als Loser gelten willst. Ne. Naiv, Solidarität, das ist doch letztes Jahrhundert. Ne. Nur das zählt noch, was heute ist, was im Moment ist. Und es geht nur noch um dich selber. Ne. Jetzt Bücher zum Thema Geschenkideen noch, ja, vielleicht werden auch Bücher gekauft, aber dann sind es Bücher wie zum Beispiel Wie werde ich schnell Millionär, oder da, was immer im Kaufhaus gleich am Eingang auf dem Auslagetisch ist diese Libros de Autoayuda, also wie helfe ich mir selbst oder Reader's Digest oder so ein Dreck, ja, alles Gesellschaftliches eliminiert. Ne? Und was damit erreicht wird oder erreicht werden soll, ist, du musst begreifen, die Welt ist, wie sie ist. Ne? Wir können nichts machen, nichts ändern, die Gesellschaft ist so, war so, wird immer so sein. Und das manifestiert sich dann so Sachen, die jeden Tag ein paar Mal hören kannst. Es hat immer Reiche und Arme gegeben, immer oben und unten. Das ist so ein ehrenes Gesetz wie die Schwerkraft. Ne? Klimawandel, ja, das ist halt so. Ne? Kriege hat es doch immer gegeben. Ne? Und das wird uns eingebimst und die Sklaven haben die Weisheit der Herren übernommen. Und was eben auch gehört zu dieser tagtäglichen Verblödung, ist Weihnachten selber, die Religion. Aber also bei uns hier das Christentum, aber das gilt natürlich für jede Religion. Wir, die Menschen, wir können uns nicht aus unserem Elend befreien. Ihr müsst nur aushalten und durchhalten bis zum jüngsten Gericht. Ne? Und dann die Erlösung, das ist dann die Sache von Allah oder von Yahweh oder von Gott oder seinem Sohn. Ja, und ich schlage deshalb vor, für nächste Woche dann, wir sollten aufhören mit diesen Weihnachtsliedern. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, stille Nacht, heilige Nacht. Ne? Alle Jahre wieder kommt das Christkind nieder auf die Erde, wo wir Menschen sind. Ne? Also wenn schon Erde, schlage ich vor, als Weihnachtslieder, wacht auf, Verdammte dieser Erde. Oder a las barricadas, a las barricadas. Oder auch von Tonsteine Scherben, ich weiß nicht, ob du das gerade da hast, macht kaputt, was euch kaputt macht, als Weihnachtslied. Nee, habe ich jetzt nicht da, aber nächstes Mal bringst du es mit. Gut. Zeit für Geld, Zeit verkommt, mein Baby soll sie doch, weil er mich will, eh und je, im ewigen Leben einzugehen, ja. Molly need a fissor, Molly need a fissor, so Molly need a fissor, so Molly need a fissor, so und so weiter, etc., etc. Nagel mein Herz in mein finsteres Holz, sei mich in meinen Sehnen ab oder stürz ab. Mach bald alle Abschussladen, mein Herz geladen, mein Herz in Sicherheit. Mein Herz ist heute noch angelegt. Sie verfehlt, hab in die Versenkung und schon eher. Mori mi do fissa so, Mori mi do fissa so, Mori mi do fissa so, Mori mi do fissa so. Wie, Seit schon wieder Tageslicht, glaub es nicht, aber es ist da, niemand hat danach gefragt. Dienstag. Postkarte geht auf, Filme und der Kopf. Ja, lieber Flan, ne? Ja, ist irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Ach so, ja, übrigens, ich heiße Egon Kneck aus Knautsbach, ne? Ja, hier. Also, sag mal, was in der Politik und, ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also, echt klasse Sendung, ne? Angegeben am 16 Jahre. Mori mi do fissa so, Mori mi do fissa so, Mori mi do fissa so, Mori mi do re mi fissa di do. Ich wollte im roten Faden streue Steinchen hinter mir. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben. Lecker essen, lecker essen, lecker essen. Ich kann nicht kochen, doch alles kocht. Es wird gelüchtet, gelagert, als wär's ein Trendsport. Ich will nicht dämpfen oder blanchieren. Und schon gar nicht ohne meinen Anwalt promedinieren. Ich will nicht schwitzen in Kocharenen. Dafür fehlt mir das Telegen. Ich tauge nicht fürs am Herd stehen. Doch ich kann prima essen gehen. Ich will nicht wissen, wie man ganz stopft oder wie man Wiener Schnitzel in die Pfanne klopft. Mich hat bei Tisch noch nie gestört, dass der Sauerbraten vor mir zu einem Pferd gehört. Ich finde Lämmer richtig niedlich, doch vor allem appetitlich. Ich könnte Hühnern nie den Hals umdrehen, aber prima essen gehen. Ein Hoch auf alles, was mir gut schmeckt. Ich geb den Löffel ungern ab. Für mich ist das Dinner perfekt, wenn ich ne Dose und den Löffel hab. Ich will nicht kochen, wenn jeder kocht und auf Rezepte von Bocuse und Konsorten pocht. Für mich muss eine Creme nicht brüllen. Und warum unschuldiger Paprika die Haut abziehen? Ich liebe Zwiebeln mit Tartar, aber nicht molekular. Dann möchte ich Currywurst im Stehen. Das heißt prima essen gehen. La la la la, la la la la. Spiegelei, la la la la, la la la la, eins oder zwei, la la la la, ja la la la, ei, ei, ei, ei, es wird geschubeckt und gemelzert, geratgebert auf DVDs, dort wo's Brötchen für die Welt hat, futtern sogar die Katzen wie Gourmets. Kocht euer Süppchen, wie es euch gefällt. Von mir aus wandert stundenlang über das Serranfeld. Ich hab die Mitte, doch kein Backtrieb. Ich bin zwar quirlig, aber kein Schaumschlägertyp. Ich lass mich in die Fress-PD wählen und per Gesetz verbieten, Kalorien zu zählen. Sternenküche gut und schön, doch ist mehr Teller als Proviant zu sehen. Kann das ein Futterfasser nicht verstehen. Ich will was essen, bei Essen gehen. Prima essen gehen. Bon Appetit. Ja, den Spaß am prima Essen gehen sollten wir uns aber trotzdem nicht versauen lassen. Bei aller Weltlage, bei allem Chaos. Wir sind Leute, die irgendwann auch gerne lecker essen gehen. Das hat zumindest Frau P. Werner uns hier so schön vorgesungen. Gut, wir sind beim Thema Kino angelangt, im heutigen Niemandsland. Was gibt's da? Was empfiehlst du den Hörerinnen und Hörern? Ja, ganz kurz, wie immer, wie fast immer nächsten Dienstag wieder Goethe-Institut, Soul Kitchen von Fatih Akin. Also der ist von 2008 oder 2009. Und da geht's Hamburg, wir sind in Hamburg, eine Komödie, sehr witzige Komödie. Ein Deutsch-Grieche macht ein Restaurant auf, Soul Kitchen heißt es, großer Erfolg, ist ganz schnell in. Und aber bald tauchen die Probleme auf, er muss dann Soul Kitchen verteidigen gegen Immobilienhaie, gegen das Finanzamt und gegen seinen Bruder. Das ist so ein Hallodri, ein Zocker. Ja, also das am Goethe-Institut am Dienstag um 20 Uhr, gratis natürlich. Dann schon später, wer nicht weiß, was er an Silvester machen soll, kann da in die Filmothek gehen. Da wird nochmal dieser Film gespielt, Celeste, da haben wir ja kurz schon letzte Woche gesagt, von Percy Adlon, der allerdings, der wurde bekannt 1987 durch Bagdad Café, aber dieser Film Celeste, den hat er schon ein paar Jahre früher gemacht. Also da geht's um Marcel Proust und wie er quasi schon am Ende von seinem Leben im Sterben liegt und seine Haushälterin Celeste. Also ohne sie, ohne diese Frau hätte er das Buch wahrscheinlich nicht zu Ende gekriegt, auf der Suche nach der verlorenen Zeit vielleicht sein Hauptwerk. Ne? Ja, und dann kommt bald in die Kinos von Doris Dörri Grüße aus Fukushima. Der ist vom letzten Jahr, ganz neu. Zwei Frauen, eine Marie reist mit der Organisation Clowns for Help nach Fukushima, um den Überlebenden der Katastrophe von 2011 ein wenig Freude zu bereiten. Dort lernt sie Satomi kennen, die letzte Geisha von Fukushima, die unnachgiebig in ihrem zerstörten Haus in der radioaktiven Sperrzone bleibt. Und dann heißt es da noch in der Besprechung zu diesem Film, seit Jahren hat es keinen deutschen Schwarz-Weiß-Film mehr gegeben, der so plausibel auf Farbe verzichtet und so sinnvoll mit dem Breitbandformat umzugehen verstand. Dabei reichen die Stilmittel vom Realismus dokumentarischer Archivbilder bis hin zu den magischen nächtlichen Sequenzen, in denen Marie den Geistern aus Satomis Vergangenheit begegnet. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wir müssen raus. Das war Niemandsland vom heutigen 16. Dezember 2017. Werner, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute und für nächste Woche eben dann, abgesehen vom Kino, zwei wichtige Ereignisse. Diese Wahlen am 21. am Donnerstag. Am 24. am Sonntag, Heiliger Abend, aber das ganz wichtige Ereignis liegt zwischen diesen beiden Daten. Nämlich am nächsten Samstag um 13 Uhr spielt Real Madrid gegen Barca. Investorenfußball vom Feinsten im weltweiten globalen Kapitalismus. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss, Werner. Und frohe Weihnachten übrigens. Ja, tschüss. Und dann hoffen wir halt, dass wir alle über den Winter kommen. Du auch und ich auch. Und auch natürlich die Obdachlosen. Die heutige Sendung wird Anfang nächster Woche im Podcast sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Werden Sie glücklich. Alles Gute. Agur. Tschüss. Deu. Der Staub kommt ins Schwimmen am Frühstück. Der Schnee ist im Gully, ein Flachmann schwimmt mit. Das Taubengift schafft grad die Kinder im Hof. Und ein Bautrupp reißt wieder mal irgendwas auf. Der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft. Freitag ist ein Totschlag, Samstag ist ein Fest. Die Dame gegenüber hängt am Fenster Sims fest. Und die Laster fahren voll auf den Bürgersteig rauf. Und der Presslufthammer ist Musik für die Jungs. In der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft. Da stehen so gut gelaunte Puppen in der Secondhand-Boutique. Und die Alte vom Kino wünscht jedem viel Glück. Oh, der Pfarrer zeigt Filme für die Punk. Aufmerksamkeit und immer zu pinkeln. Ein Hund in den Schnee in der Nachbarschaft. Im Flur, da ist ein Stiefel an der Tür und ein Riegel geht vor. Und Rolf ein Tee, da kommt er grad her. Und die Autos vorm Haus werden auch